Liebe. Schnickschnack, das Magazin der Metropolregion Nürnberg. Mit interessanten Themen und Persönlichkeiten. Da ist für jeden was dabei. Wir sind die Mitte. Von und mit Christian Wollen das wegschmeißen? Und Andreas Weber. Viel Spaß. Ja, einen wunderschönen guten Abend, liebe Leute, zu Schnickschnack, unserer dritten Sendung. Wir melden uns live aus dem Weltall zwischen Mond und Sonne. Heute mit dabei Andreas Weber, wie immer. Ja, Justin, wir haben ein Problem. Oder auch nicht. Ja, also zwischen Mond und Sonne deshalb, weil ich einen wunderschönen Astronauten-Kopfhörer aufhab. Ja, also dieser Astronauten-Kopfhörer, den könnt ihr euch ganz leicht selber vorstellen und auch selber basteln. Ihr nehmt eine Orange, zerteilt die in der Hälfte, nimmt noch ein bisschen Ducktape, auch bekannt unter Astronautenklebeband, oder auch, wie sagt man da so landläufig, Kreppband, nehmt ihr? Moment mal, landläufig, wieso deutst du da mit landläufig? Ja, ich dachte, du hast das so gesehen. Also ihr nehmt zwei halbe Orangen, klebt ihr euch an die Ohren mit Hilfe eines Klebebandes, macht das Klebeband so die Augen gekreist, damit ihr quasi eure Astronautenbrille habt. Und dann nimmt ihr einen Thuja-Strauch im Topf und setzt ihn euch auf den Kopf, damit ihr quasi noch diese christianische Astronautenfrisur habt. Übrigens, sehr schöne Frisur hast du da, Chris. Du warst beim Friseur, gell? Ich war beim Friseur, ja. Also großartig, ein Meisterwerk. Jetzt habe ich gedacht, jetzt kommt sowas wie, was macht dein Friseur eigentlich so beruflich oder sonst irgendwas. Aber ja, vielen Dank, ja. Herr Weber. Hat er auch die Sonnenbrille abgenommen, als er dich frisiert hat? Habe ich meine Sonnenbrille auch noch auf? Ja, du nicht, nee, sondern dein Friseur anscheinend. Der Friseur, ja. Aus Herrn Weber spricht natürlich der pure Neid, weil so spacig wie mein Kopfhörer, ja. Also da musst du wirklich weit schauen und weit suchen. Ne? Andreas Weber mit dabei, Andi. Wir haben viel erlebt. Wir haben sehr viel erlebt in dem Monat. Also wir waren zum Beispiel bei FAI Rent-A-Jet in Nürnberg am Flughafen und haben dann für unsere Facebook-Seite und für unsere zukünftige Homepage Bilder für euch gemacht. Ja. Ja. Wer bei Schnickschnack schon gefällt mir gedrückt hat, der weiß ja, wovon wir sprechen. Da möchten wir uns nochmal ganz herzlich bei der Frau Hauschka von FAI bedanken. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank, dass wir Bilder in Ihrem Privatchat machen durften. War lieb von dir. War voll nett. Ja. Cool und so. Vielen Dank. Ja, also ihr könnt euch die Bilder natürlich angucken auf facebook.com/schnickschnack. Ne? Also Schnickgge, Schnackgge. Fränkische Schnickschnack. Ja. Ja. War schöner Dach, oder? War schöner Dach. Wir sind da im Golfwagen rumgecruised. Ja, in so einem Caddy. Ja. Oder? Nennt man das Caddy, oder? Caddy. Ja. Cadillac. Also hat vier Räder, ist klein und es passen vier Personen drauf. Ja. Ja. Genau, also war herrlich, das könnt ihr euch anschauen. Und ansonsten für euch waren wir natürlich auch noch unterwegs, weil wir wollen ja auch Radio machen, gell? Und zwar in Nürnberg waren wir unterwegs. Zur Abwechslung mal, damit es nicht langweilig wird, waren wir mal in Nürnberg. Und haben Gebrauchtwarenläden waren das ja mehr. Ja. Wo es wirklich schön aufgebügelte Kleidung zu kaufen gibt, für den kleinen Geldbeutel auch erschwinglich. Oder wenn wir in Nürnberg sagen, Secondhand-Läden. Secondhand? Ja. Also eine zweite Hand kann man sich da kaufen, wenn man eine braucht. Genau, also das ist auch sozusagen unser Thema, was sich so durch die Sendung zieht. Und dann haben wir natürlich auch noch ehrenamtliche Mitarbeiter interviewt, die 4 Stunden am Tag in Rauschgold, das ist auch so ein Secondhand-Laden, arbeiten, die also ihren Dienst für unsere Gesellschaft tun, kostenlos. Und wir denken, dass die dann auch mal zu Wort kommen sollen und es wird eigentlich viel zu wenig über solche Leute berichtet und da haben wir natürlich auch was für. Walter Neistege, Nürnbergs Taxifahrer Nummer 1, erklärt euch die Welt. Immer am ersten Freitag im Monat, live auf Radio Z. 95,8. Heute das Geburtstagsgeschenk. Ja, ja! Was ist denn da? Also bitte! Sag mal! Ich lasse ja mein Scheibchen runter! Ja, Ja, sind Sie wahnsinnig oder was? Ich klopfe da wie ein Blöder und Sie machen nicht auf. Ja, hör Sie mal, da hätte auch mein Klopfen angelangt. Was wollen Sie denn ja, überhaupt von mir? Ja, es pressiert bei mir. Ich hab ja, einen ganz dringenden Notfall habe ich da. Ich brauche ein Geburtstagsgeschenk, eine Boutique oder irgendein Laden oder irgendwas. Fahren Sie mich halt hin, bitteschön. Jetzt steigen Sie halt erst einmal ein und beruhigen Sie sich einmal. Ja, das werde ich auch machen. Und wenn Sie nicht gleich losfahren, dann kriegen Sie was von mir zu hören. Ich habe ganz... Bei mir beressiert's wie sonst was. Fahren Sie mal ein bisschen Runde. Jetzt sagen Sie mal, wo wollen Sie denn überhaupt hin? Ja, ich brauch irgendwas zum Anziehen oder ein schönes Ringler oder irgendwas für meine Frau. Ach, ich hab so. Nämlich ein bisschen, hab ich das Ganze nicht ganz in meinem Kopf abgespeichert, dass die heute Geburtstag hat und wir auch noch gleichzeitig 10-jähriges Überlegung. So, jetzt schalten Sie mal kurz ab, ne? Also, um das einmal Revue passieren zu lassen, ne? Also, Ihre Frau hat Geburtstag, richtig? Ein einfaches Ja genügt. Ich denke schon. Und Sie haben den Geburtstag vergessen. Das denke ich auch. Auf Welle. Und Etzeler, jetzt brauchen Sie, wo Sie es rausgekriegt haben, jetzt brauchen Sie praktisch auf der Schnelle in Höhe geschenkt. Ja, und jetzt vielleicht sollten Sie auch langsam mal losfahren. Ich weiß zwar nicht wohin, aber es muss es dringend, verstehen Sie mich? Jetzt fahren wir halt einmal los, ne? Gott, ich weiß das nicht. Ich kenne das auch nicht bei meiner Barbara nicht. Und ich kenne auch voll langglotzen, nicht. Die Weiber nicht. Ich habe in einem Jahr habe ich den Hochzeitstag und den Geburtstag vergessen. Sie glauben ja gar nicht, was da los war. Nicht. Da war 3 Wochen beim Geburtstag Funkstille und 4 Wochen beim Hochzeitstag. Nicht. Auf der anderen Seite hast du halt ein bisschen deine Ruhe. Nicht. Ja, Ruhe hin, Ruhe her, ist ja eigentlich ganz schön. Nicht. Aber ich meine... Das wissen Sie jetzt nicht, aber seit der Grundsanierung bei uns unten im Keller, da habe ich halt einiges selber machen wollen. Es hat einiges ein bisschen schief gegangen, von daher bin ich eher in der Bringschuld. Da hätten Sie vielleicht vorher mal in die gelben Seiten reinschauen, meine. Ja, Sie haben leicht reden, ja, gell? Ja, ist ja schon gut. Das lasse ich mir voll nicht lang bieten von Ihnen da. Sie Frankenfritzler, Sie. Jetzt sagen Sie mal, gell, wenn es für einen frech da, sonst schmeißen Sie an den nächsten Ecken raus und dann haben Sie immer noch kein Geschenk. Was wollen Sie denn überhaupt kaufen? Also... Früher, ne, da hast du halt ein Krawattengeschenk gekriegt zum Geburtstag, ne, so als Mann, ne, da hast du einen Schrank reingeschmissen, hast Dankeschön gesagt, ne, und da wurde der Käse gefressen, ne. Heute gibt's ja die tollsten Dinge, ne. Da kriegen die 90-jährigen Omas Fallschirmsprünge geschenkt und lauter so Zeug. Ich meine, wenn ich die Frau los haben will, ne, dann gebe ich ihr halt ein paar Gläschen Teiginseng mehr, ne. Teiginseng, ja, das habe ich auch schon gehört. Das ist gut für die Abwehrkräfte. Ja, wer ist vielleicht was für Ihre Frau? Eine Teiginseng, ich glaube, das schmeckt doch nicht so. Ein Fallschirmsprung. Ach so, ein Fallschirmsprung? Na, was denken Sie denn hin? Die hat doch eine absolute Höhenangst. Letztens, da wollte sie ein Bild im Zimmer aufhängen mit so einer Leiter, mit so 3 Stufen, kennen Sie bestimmt. Na, ja, die ist mir runtergefallen, hat sich ganz übel den Arm aufgeschlitzt am Rand, weil da war noch ein Nagel unten gehangen. Das war nix. Nee, die hat so eine Höhenangst, die hängt sich da auf. Also fällt eine Flugreise praktisch auch flach. Kann man so sagen, ne? Oder vielleicht ein wenig sowas geschmeckt, so 4812 oder was? Ah nee, da stinkt's dann immer so nach Katzenpisse und dann laufen mir die ganzen Katzen hinterher. Nee, das kommt man nicht ins Haus. Mein Gott, Sie sind ein schwieriger Fall. Wissen Sie das? Ich muss mich mal ungefähr aufs Fahren auch noch konzentrieren. Ja, ich sehe schon. Jetzt hätten Sie da fast den Grundschüler abgemäht. Passen Sie ein bisschen auf, gell? Die haben normalerweise eine Warnweste zu tragen. Du Frecke! Zieh ich das nächste Mal eine Warnweste an! Na, der rührt sich nimmer. Ich glaube, der ist immer noch so unter Schock von ihren Fahrmanövern. Also, ich hätte nur eine grandiose Idee. Ja, schießen Sie los. Mir ist inzwischen alles recht, ich nehme alles. Ich fahre Sie zum Roten Kreuz. Ja, ich habe doch gar keine Verwundung. Nein. Beim Roten Kreuz, da gibt es so einen Gebrauchtwarenmarkt. Und da gibt es ganz tolle Klamotten. Und da suchen Sie eher den Pelzmantel raus. Was meinen Sie, wie Sie die Freiheit? Und dann sind Sie wieder der King. Ich kaufe meine Last-Minute-Geschenke immer da und ich bin schon immer gut mitgefahren. Und nun zu unserem ersten Bericht. Der Andreas und ich, wir zwei beide, wir waren mal wieder für euch in Nürnberg unterwegs und zwar waren wir beim BRK. Ja, also beim Roten Kreuz. In Nürnberg.

Sagen Sie, können Sie sich an einen Höhepunkt erinnern in diesem Zusammenhang mit den Wertstoffsachen? Irgendwas, woran Sie sich besonders gern erinnern? Gern. Leider Gottes bleiben mir immer bloß die doofen Sachen in Erinnerung. Ja. Ja, dass wir einen toten Affen im Kleidercontainer hatten. Einen toten Affen? Dass wir eine Handgranate auf einem Hof hatten und dann die Munitionsbergungskommando aus München kommen mussten, weil wir den ganzen Hof gesperrt hatten und die Kunden evakuieren mussten. An so eine Sachen kann man sich erinnern. An Highlights. Ja, ein Highlight kann ich mich erinnern. Da haben wir eine Wohnung in der Knauerstraße geräumt und da waren nur Antiquitäten drin, also von der Kleinware her. Rosenthal, Hutschneu, aber voll bestellt, gesammelt, dass wir hier einen extra Verkauf machen mussten, weil es so viel war, dass wir extra Stände hatten, wo nur zwei Mann drauf aufpassen mussten, dass keiner. Aber das war einmalig in der Zeit, ja. Sehr schön. Ja, vielen Dank, Herr Kochlowski, für das nette Interview, das wir mit euch machen durften oder mit Ihnen machen durften. War recht interessant, oder? Es war eine Führung durch dieses ganze Haus da. Wir sind ja Trepp auf, Trepp ab, durch Gänge in drei verschiedene Läden, in diese Möbelhalle. Also es ist wirklich, es gibt sehr viel zu entdecken dort und sehr interessante Stücke zu kaufen. Ja, was mir jetzt aber nur einfällt, Weber, was ich dir schon immer gesagt habe, entsorgt deine toten Affen bitte nicht im Altkleidercontainer, ja? Ja, aber wo hätte ich denn langsam sollen? Ja, bitte, ja. Im Altkleidercontainer vom BRK. Ich glaube, es geht langsam los. Ja, die sperren es nochmal ein. Ja, aber du brauchst was sagen, ich, ja? Ich? Ja, du mit deiner ach so tollen Handgranatensammlung, ja? Die liegen bei dir zu Hause rum und dann lässt sie wieder irgendwo an irgendwelchen Parkplätzen rumliegen. Warte mal, die habe ich in Kleider eingewickelt gehabt und nicht auf einem Parkplatz rumliegen gehabt. Ja, aber also, das bitte. Geht doch nicht. Das ja. kannst du doch nicht machen. Ja, die Leute gut. flippen ja, aus. Ja, hast schon recht. Also pass auf, wir einigen uns da drauf. Du das Kathode Affen mehr rein und ich schmeiß mal halt Handgranaten halt irgendwo an den Ski. Ja, na hoffentlich. Hoffentlich. Metallcontainer vielleicht das nächste Mal. Ja, also wir haben dann natürlich weiter gebohrt, weil unser Ziel war ja eigentlich, Ehrenamtliche zu interviewen. Und Secondhand-Shop war ja eigentlich schon mal keine schlechte Idee. Und nach langwieriger Recherche, Christian, du weißt es, wie das ist, ne, inzwischen. Ja, klar. Man muss nachbohren und nachsuchen. Immer dranbleiben. Haben wir für euch zwei Secondhand-Shops, die ehrenamtlich betrieben werden, gefunden. Oh. Ja, und zwar war das Winties und Rauschgold. Richtig. Und die Geschäftsführerinnen, die Irina Gossmann und die Simone Alberti, die haben nämlich den Nürnberger Secondhand Guide rausgebracht. Und so sind wir auf die zwei Läden gekommen. Und da haben wir natürlich auch Ehrenamtliche befragt, weil wir das ganz wichtig finden, dass ehrenamtliche Mitarbeiter auch mal ins Radio kommen und dass deren Arbeit auch mal gewürdigt wird, weil die ja viel zu unserer Gesellschaft oder für unsere Gesellschaft beitragen. Mein Name ist Angelika Ditsch und ich bin ehrenamtlich bei Finties. Seit Mai ungefähr. Was ist Finties? Das ist ein Second-Hand-Laden. Aktion Hoffnung steht dahinter. Ich bin die Heidi Sabatka, bin ehrenamtlich im Rauschgold seit 7 Jahren. Ne? Und ist wunderbar. Ist in der Martin-Dichter-Straße. Okay. Ich heiße Franziska Schöll, ich bin die Ladenleitung vom Laden Rauschgold, gehört zur Initiative Hängematte. Also Hängematte ist eine Lohnschlafstelle für obdachlose Suchtmittelkranke. Und die haben irgendwann vor 7 Jahren eben dann so viele Kleiderspenden auch bekommen und so. Und dann war die Idee, einfach da einen Second-Hand-Laden draus zu machen. Also warum macht ihr denn eine ehrenamtliche Tätigkeit und wie seid ihr denn da drauf gekommen, euch ehrenamtlich zu engagieren? Ich war im Frauenzimmer und da habe ich das gelesen, den Aushang, ne? Ehrenamtliche Helferinnen gesucht. Dann habe ich mich da beworben, habe lange Zeit an nichts gehört und dann also habe ich doch eine Antwort bekommen von der Frau Simone und von der Frau Alberti. Und dann bin ich hin, ne, und seit der Zeit bin ich dabei, weil mir gefällt es. Ne? Ich bin ein Mensch, ich bin zwar schon alt, aber ich fühle mich nicht alt. Und es ist schön, sich mit den Leuten zu unterhalten, ne, und immer Tätigkeit haben. Oder auszuführen, wo man weiß, man wird doch noch gebraucht. Ja, ich bin zu Finties gekommen, weil ich habe öfters hier was abgegeben. Dann hat mir der Laden recht gut gefallen. Und dann habe ich gefragt, sucht ihr noch Ehrenamtliche? Ne, hieß es im Moment nicht, aber habe ich meine Nummer hinterlassen. Irgendwann haben sie mich dann angerufen und jetzt bin ich mit viel Freude dabei. Und wie viele Stunden macht ihr denn dann noch so in der Woche, also mit eurem Ehrenamt? Da macht jeder 4 Stunden am Tag, von 10 Uhr bis um 14 Uhr, von 14 bis 18 Uhr und Samstag von 10 bis 14 Uhr. Ne? Und manchmal kommt man in der Früh ein wenig eher, tut man wegen dem Laden noch einmal ein bisschen was zurechtzupfen. Ne? Oder man bleibt abends ein bisschen 5 Minuten länger und macht den Laden noch ein bisschen ordnungsgemäß sauber, dass die Schaufenster nach was aufschauen. Ja, ist bei uns genauso, von 11 bis 14 Uhr. Und mal so, wenn er Engpass ist, dürfen sie mich auch jederzeit anrufen. Ihr verkauft also auch alle Kleidung? Also ist jetzt auch Rauschgold verkauft Kleidung? Ja, auch Kleidung. Habt ihr da irgendwie, wie ist das momentan so, die Situation? Gibt es mehr Leute, die momentan einkaufen? Ist da ein besseres Bewusstsein? Also ich sehe hier, ist eigentlich ganz gut besucht in dem Laden hier gerade. Also es ist bei uns ähnlich. Es kommen immer mehr Leute und es kommen nicht nur solche, die jetzt sozial eben schwächer gestellt sind, sondern es kommen auch Leute, die Spaß an Secondhand-Mode haben und die vielleicht auch diesen Umweltgedanken etwas dazu haben, die eben bewusst einkaufen und schon Sachen kaufen wollen, die schon in dem Kreislauf drin sind. Und es wird schon immer mehr. Wir müssen auch nicht nur sozial schwach haben, sondern auch eine, die wo ein bisschen Geld haben. Ne, wir wollen ja auch was verdienen, ne, also Einnahmen machen. Ne? Weil die Armen, die können sich das nicht immer so leisten. Ne, weil die müssen ja schaffen, Pfennig schauen. Ne? Wenn man jetzt, ihr macht ja das schon einige Jahre jetzt, wenn man jetzt das vergleicht mit früher vielleicht, ne, vor ein paar Jahren, hat sie die Situation dann verschärft? Also wenn es dann immer mehr und mehr und mehr die... Ja, ich finde schon, dass es verschärft hat, dass viel mehr Leute kommen, die aufs Geld schauen müssen und die einkaufen bei uns. Und die früher war es halt so, dass sind Leute gekommen, die haben bloß nur für 2-3 Euro eingekauft. Mittlerweile ist es so, die kaufen für 20, für 25 Euro ein, weil sie einfach irgendwie das Bedürfnis haben, mehr in einem Secondhand-Laden zu kaufen wie früher. Warum ist das so? Wahrscheinlich, weil nicht mehr so viel Geld in der Tasche ist und weil man dann halt doch schaut, dass man... Nee, ich meine jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel, jetzt kommen ja Leute, die jetzt nicht arm sind, ne? Warum ist das so, dass die jetzt dann auch in Secondhand-Läden einkaufen? Also, das sehen wir jetzt. Weil mehr Umweltbewusstsein da ist. Also weil die einfach mehr drauf schauen, nicht mehr alles neu zu kaufen, weil es einfach ein anderes Umweltbewusstsein gibt mittlerweile. Und weil es, ich meine, immer auch ein bisschen modern wird, mal wieder so Retro-Klamotten zu tragen und irgendwie halt im Secondhand-Laden einzukaufen. Dass da Umdenken da ist. Ich denke mir mehr, wenn die da jetzt so in einen anderen Store, in einen anderen Laden einkaufen, da ist immer gleich eine Verkäuferin hinten dran und, ne? Vielleicht wollen die ja mal ungezwungen frei sein, dass sie da einkaufen, ohne dass jemand hinter ihnen steht zu haben. Ich bin da noch nicht so lange dabei, aber ich denke, dass es auch ein bisschen was gegen die Wegwerfgesellschaft ist, ne? So ein Secondhand-Laden, ja. Wir machen das, was der eine vielleicht nicht brauchen kann, kann der andere noch gern brauchen. Und ich finde, das ist auch die Zukunft von dem Planeten, ne? Dass man da mal kräftig sich mal überlegt, was hier abläuft. Ja, was mich ja total überrascht hat, ist, dass das da, das ist ja geschniegelt und gestriegelt da. Ne? Also Secondhand-Laden, da habe ich mir, also ich persönlich war noch kaum, ja? Den habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ja? Das ist ja ein richtig schöner Laden jetzt da, ja, zum Beispiel. Ne? Im Rauschgoldzimmer jetzt leider nicht wissen, aber. Ne? Der ist schon etwas anders, der ist nicht so nagelneu, weil der einfach mit ganz anderen Mitteln aufgebaut worden ist. Die Hängematte hatte damals nicht viel Geld zur Verfügung und die haben sehr viel in Eigenarbeit gemacht, haben alles selber renoviert, selber hergerichtet. Und man sieht es hier schon, dass der einfach schön ist. Mhm. Schöner Boden, alles schön, alles neu. Ja. Das stimmt, der ist sehr schön, der Laden. Aber und dann haben wir nicht so viele Sponsoren. Genau. Ne? Genau. Das müssen wir auch mal sagen. Und die Leute, die sponsern wollen, sollen sich dann an wen wenden? An die Frau Alberti oder an die Hängematte. An die Hängematte direkt wäre das Allerbeste. Okay, wir können das auch weiterleiten. Ihr könnt es gerne weiterleiten. Also da muss ich mal sagen, alle Hexen Respekt. Ne? Wenn wir da 4 Stunden am Tag ehrenamtlich arbeiten, also das ist ja alle ehrenwert. Ich meine, das bleibt ja ganz oft nicht bei den 4 Stunden, sondern die Ehrenamtlichen springen ja ein, wenn jemand im Urlaub ist, wenn jemand krank ist. Dann machen die ja nicht 4 Stunden, dann machen sie zum Teil 8 Stunden. Und die Spendenflut muss irgendwie ja bewältigt werden. Und auch dann sind Ehrenamtliche da, die dann mithelfen, die Sachen wieder weitergeben an irgendeine andere Einrichtung, weil die Sachen, die kommen zu uns, die müssen ja auch wieder verwertet werden. Wir verkaufen ja nicht alles, was wir kriegen, sondern ein Teil ist ja im Laden, der muss wieder weitergegeben werden an jemand anders. Und da hängen nicht nur 4 Stunden dran, sondern das ist schon mehr. Und wie ist das dann so, also wenn jemand euch was abgibt, ihr nehmt ihr alles an und was macht ihr dann mit der Kleidung? Also die kann man, ich denke mal, ihr werdet die auch aufbügeln, weil es beim Roten Kreuz war das so, die haben da riesige Sortier, ich meine, die haben diese Altkleidersammlung, das ist was anderes, ja, da wird viel mehr Müll mit eingeworfen, aber wie geht ihr so mit der Kleidung um, wenn die ankommen, was passiert da, was macht ihr da mit der? Die wird angenommen, die wird angeschaut, die wird schon mal erst angeschaut, man kann immer nicht alles nehmen, was Leute spenden, weil manche meinen, sie haben sehr gute Sachen, es ist aber dann oft nicht so, dass es wirklich so ganz gut ist, weil ja, es hängt ja immer das Herz dran, wenn man was abgibt und wir gucken das dann an. Und dann wird es ein Teil wieder mitgeben und das, was wir haben wollen, behalten wir. Das wird aufgebügelt. Zum Teil, wenn kleine Fäckchen, nehmen wir es auch mit nach Hause und waschen das dann mal. Ab gute Marke wird dann teurer verkauft. Damit verhindere ich doch dann auch teilweise, dass ich hier wirklich arme, ja, und nicht Otto Normalverbraucher, sondern Leute, die wirklich arm dran sind, dann auch Markenklamotten kaufen können. Ja, ja, absolut. Ja. Ja. Ja. Weil wenn sie sich Tommy Hilfiger Hose für Jeans für 8 Euro kann sich auch jemand leisten, der jetzt nicht so viel Geld in der Tasche hat. Ja. Okay. Und so, das ist schon auch unser Bestreben, dass wir einfach schon wollen, dass sich auch einmal jemand, der sozial schwach ist, ein schönes Teil kaufen kann. Ja, wobei das schöne Teil dann natürlich teurer ist. Ne? Das etwas ist ja teurer, das, was ich genau. Mandel, ne? Ja, naja, aber 8 Euro ist immer noch nicht teuer. Und sehen Sie jetzt, wer arm ist und wer nicht arm ist? Nee. Wir wollen das auch gar nicht so ganz unbedingt. Wir haben auch keinen Sozialausweis oder so, wo man vorzeigen will, sondern wir wollen jetzt das nicht irgendwie, dass da jemand sich dann offenbaren muss und sagen muss, ich habe einen Sozialausweis, ich will es billiger haben oder so, sondern wir haben die Preise und die sind so, die sind für einen Schnäppchenjäger und für einen Secondhand-Käufer genauso wie für einen Sozialschwach. Wenn ich einen Beruf vorstellen will, ist immer so, Höhen und Tiefen auszufragen. Gibt es irgendeinen Höhepunkt, woran man sich gerne erinnert? Oder was, wo man sich nicht so gerne erinnert? Irgendwelche Erfahrungen, irgendwelche Geschichten oder sowas? Ja, wenn da, sagen wir mal, jemand kommt und klagt sein Leid, ne, also, dass er fast nichts zu essen hat oder dies oder jenes, ne? Also, das ist. Das nimmt dann, also mich nimmt sie zum Beispiel mit, weil ich verstehe das vollkommen und ganz, wie es ist, wenn man jeden Cent umdrehen muss. Ne? Und dann die Höhen sind, wenn jetzt eine sozial Schwache kommt, nimmt da Sachen mit, freut sich, ne? So wie gestern, die freut sich riesig, die ist schön eingekleidet. Das sind dann also das, was mir dann auch selber also Freude macht. Es ist natürlich schön, wenn man am Abend sieht, es waren viele Leute da, es ist viel gekauft worden. Das ist für mich ganz schön. Aber so könnte ich jetzt nicht sagen. Ja, also das Interview, was ihr gerade gehört habt, das haben wir im Vintis aufgezeichnet. Das ist einer dieser Secondhand-Shops in Nürnberg in der Fürther Straße, direkt gegenüber von der U-Bahn-Halte Maximilianstraße. Und man kann auch Kaffee trinken dort. Sehr guten, fair gehandelten Kaffee haben wir da getrunken, haben uns richtig verwöhnen lassen. Es ist wirklich ein Laden mit einem wirklich außergewöhnlich schönen Ambiente. Also ich finde, das übertrifft eigentlich so C&A und so bei Weitem vom Ambiente. Da möchte ich mal Urlaub machen dort. Ja, jedenfalls haben wir da mit Irina Gossmann gesprochen, ja. Jo. Die zusammen mit der Simone Alberti ja den Secondhand Guide produziert hat oder herausgegeben hat. Genau. Und was dieser Secondhand Guide kann und was der Laden Vintis ist, Das erfahrt ihr jetzt. Nicht nach der nächsten Maus, sondern jetzt. Jetzt. Hallo, ich bin die Rina Gossmann und bin hier die Shopleitung im Vintis. Vintis ist ein Shop von der Hilfsorganisation Aktion Hoffnung und am 14.09. feiern wir unser Zweijähriges. Okay. Wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen. Das ist hier ja wirklich alles sehr schick, sag ich mal. Das scheint ja irgendwie auch so, sag ich mal, so das Aushängeschild so zu sein, dass es mal hier so. Das hat ja schon was wirklich Wohnzimmercharakter auch so ein bisschen. Ist das. Wer hat sich dieses Konzept irgendwie ausgedacht und was ist das Konzept dieses Ladens, um sich abzuheben von den anderen Sekretärenladen? Genau, also Vintis, uns war es wichtig, einfach eine große Bandbreite an Secondhand-Kleidung anzubieten. Also das heißt für die ganze Familie im Prinzip, für Frauen, Männer und Kinder. Und das dann nochmal mit Aktionen, wie jetzt auch, was wir zuletzt hatten, Trachten und Landhaus oder Abendmode, das abzurunden. Und an sich das Konzept, ja, da haben wir lange schon getüftelt und dran gearbeitet. Ich habe schon während dem Studium damit angefangen und es kam dann zusammen mit, also dann ich eben als Shopleitung und dann mit dem Geschäftsführer von Aktion Hoffnung, Gregor Uhl, haben wir das zusammen gesponnen und erarbeitet und das dann letztendlich vor 2 Jahren umgesetzt. Was hast du studiert? Ich habe Pädagogik und Ökonomie in Erlangen studiert. Habt ihr ein bestimmtes Kundenklientel oder gibt es da große Bandbreite? Nee, das ist eben auch gerade so das Schöne, dass letztendlich im Vintis jede Zielgruppe, jede Altersgruppe, jeder, der irgendwie unterschiedliche modische Geschmäcker haben, kommt hier vorbei. Also sowohl dann praktisch das Kind, aber gut, für das Kind kauft dann die Mama ein, bis zur reiferen Frau, als auch jetzt irgendwie die Vintage- und Retro-Mode anpreisen. Genau, die sind. Also das ist wirklich, da können wir uns nicht beschweren, das ist durchweg positiv. Also es macht Spaß, mit den Ehrenamtlichen zu arbeiten. Das hauptamtliche Team ist auch super. Also wir halten einfach zusammen, unterstützen uns. Und von den Ehrenamtlichen ist es ein schöner Austausch, weil die Ehrenamtlichen aus jeweils verschiedenen Arbeitsbereichen kommen oder eine ganz interessante Biografie mitbringen. Und da ist auch, also die Jüngste ist zum Beispiel 14, die dann auch bei uns das freiwillige soziale Schuljahr macht bis 65. Also die ich jetzt jedem schon gestellt habe heute. Okay. Gibt es Höhepunkte oder Tiefpunkte, an die du dich gerne erinnerst oder eben nicht so gerne erinnerst in deiner Karriere hier? In meiner Karriere hier? Also eigentlich kann ich wirklich hauptsächlich nur von Höhepunkten reden, also sowohl im Team als auch mit den Ehrenamtlichen, als auch mit den Kunden. Und dann bis zum Feuerwehreinsatz, weil sich hier ein kleines Eichhörnchen verwirrt hat. Also das sind viele Geschichten eigentlich in den 2 Jahren passiert. Vom Tiefpunkt kann ich jetzt nicht irgendwie in emotionaler Hinsicht sprechen, aber kurz vor der Eröffnung, einen Tag davor war das, da hatten wir halt eine Verstopfung in der Toilette und das war natürlich dann kurz vor der Eröffnung nicht so schön. Also das ist... Genau, also irgendwie jetzt in emotionaler Hinsicht kann ich von keinem Tiefpunkt sprechen. Bevor es jetzt das ist ja ein riesiger Laden, bevor es jetzt da die großen Secondhand-Läden gegeben hat, hat die Welt alles weggeschmissen und Ja, also ich meine, wie gesagt, so vielleicht gab, wobei Secondhand-Läden gab es eigentlich schon immer und jetzt hat sich natürlich auch mehr auf den Online-Bereich verlagert, also dass recht viel auch über Kleiderkreisel oder eBay, welche Plattformen auch immer läuft. Und man muss einfach das schon feststellen, dass die Modetrends, die sind einfach kurzlebiger geworden. Es ist schon wesentlich mehr in den letzten Jahrzehnten an Kleiderhaufen, Kleiderberge, kann man schon fast sagen, entstanden. Und dadurch ist es natürlich schön, wenn dann vielleicht doch der ein oder andere Secondhand-Laden aus dem Boden sprießt, um die Sachen in der Kreislaufkette zu erhalten und das wiederzuverwenden. Gut, dann kommen wir mal auf den Secondhand-Guide zu sprechen. Ja. Was ist der Secondhand-Guide? Ja, der Secondhand-Guide ist ein Führer für die Metropolregion Nürnberg-Fürth und Erlangen. Und das sind alle Läden, die eben in der Metropolregion zu finden sind, zusammengelistet, fast alle. Und das ist auch ergänzt mit Tipps und Terminen zu Flohmarktterminen und Tipps über Nachhaltigkeit, zu Secondhand, die Wiederverwertung und auch der weitere Prozess in der textilen Kreislaufkette. Wo kann ich den bekommen, wenn ich ihn haben will? Ja, der Secondhand Guide liegt in allen teilnehmenden Läden aus, als auch im Café, im Tourismusbüro, beim Kaffier. Ja, genau. Wer ist auf die Idee gekommen und wer finanziert es? Genau, also die Idee hatte Simone Alberti und ist dann 2011, hat sie mich dann mal angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, bei dem Projekt dabei zu sein und das zu verwirklichen. Und an sich, die Finanzierung hat sich zusammengesetzt aus den teilnehmenden Läden, die einen kleinen Beitrag gezahlt haben, um eben dabei sein zu können. Dann wurden wir von der Agenda 21 unterstützt und Simone Alberti hat auch nochmal ein nicht zu kleines Privatvermögen reingesetzt. Wem hilft denn der Secondhand-Guide weiter? Ja, der Secondhand Guide ist natürlich für alle Secondhand Fans, für alle Individualisten, die endlich zu alle Läden in einem A6-Format Heft finden und damit eine richtige Tour machen könnten. Aber natürlich ist auch der große Wunsch, Leute anzusprechen, die vielleicht mit Secondhand noch nicht in Berührung gekommen sind, um einfach zu zeigen, wie groß die Bandbreite an Secondhand ist. Also sowohl auch Möbel und Bücher und CDs und genau, Kindersachen, was auch immer und die dann neugierig zu machen und vielleicht auch eben auch in den Secondhand-Bereich einzusteigen. Genau, also natürlich jetzt vom Secondhand-Guide wünsche ich mir, dass er weiterhin so positiv angenommen wird, wie das im Moment ist. Und es ist wirklich schön festzustellen, dass Leute dann aufgrund von Zeitungsartikeln, was jetzt zum Beispiel auch zuletzt in den Nürnberger Nachrichten erschienen ist oder eben bei euch der Radiobeitrag, wirklich Leute reinkommen und den Secondhand-Guide suchen und es dann mitnehmen und dann auch überrascht sind, dass man wirklich Secondhand-Mode kaufen kann und dass es neu ist und dass es sogar auch Spaß macht zu stöbern. Also die Entwicklung ist sehr schön mit anzuschauen und an sich wünschen wir uns natürlich für die nächste Auflage, dass noch mehr Läden mitmachen, dass wir noch mehr Infoseiten kriegen und dass das dann weiterhin so schön verbreitet wird. Wann ist das Fest? Und wo? Genau, und also Vinti's feiert am 14.09. sein zweijähriges Bestehen und fängt ab 11 Uhr an, ist hier eben in der Futterstraße 74a bis 76 und wir haben auch ein kleines Rahmenprogramm mit einer Modenschau um 13 Uhr, dann legt ab 15 Uhr Lukas Kloß von den Kohlmeißen auf und an sich Sektempfang, Kaffee und Kuchen und das Schönste ist 20% auf alles bis auf die Lebensmittel. Ja, das könnt ihr entweder am 14.09. tun oder wenn ihr Lust auf ein bisschen Live-Mucke habt, wie man heutzutage so sagt, dann könnt ihr auch gern zu uns nach Erlabronn kommen, wie schon angekündigt. Dort werden wir euch mit offenen Armen empfangen. Genau, der Weber und ich werden dort sein. Die Radio Z Schnickschnack-Sause am Samstag, 14.09. ab 20 Uhr mit einer Überraschungsband Silver and the Corpse Bonus, Sentinel, DJ, Selected Ede und DJ Marco. Und in Erlabronn ist auch am Sonntag was geboten und zwar ein gut gedeckter Mittagstisch mit Braten und so weiter. Und danach dann nachmittags leckere Torten und Kuchen gebacken von unseren Landfrauen. Am Montag ist Fischparty. Ja, sehr schön hast du das gesagt. Ja, gell? Wie aus einem Guss ist das. Ja, also hier, wenn wir schon Fans haben sollten, dann aber hier auf nach Erlabronn, ne? Weil auf geht's. So jung kommen wir nimmer zusammen. Na, da könnt ihr auch einmal den Weber singen hören. Ja. Ja. Ach, Christian. Ach, Andreas. War das wieder eine harmonische Sendung. Wahnsinn, immer wieder schön. Und wir sind uns gar nicht in die Haare gekommen. Nee, komischerweise nicht, ne? Schau mal, hier, das habe ich gerade bekommen von meiner Oma. Zeig mal, was ist das? Das ist eine ganz verflächelt. Bist du wahnsinnig? Ah. Du blödes Trampeltier! Das war aber so rutschig jetzt ja, gerade. Rutschig. Der hallo, die habe ich gerade geputzt, Mann! Ja, das eben. War eine Vase! Wahrscheinlich mit Öl! Ja, nix mit Öl! Damit sie mir runterfällt! Ja, nix, damit sie dir runterfällt, das ist ja kein Wunder, ja? Da letztens beim Rotenkreuz, als wir waren, ja? Ja, du an dem Regal, ja? Alles voller Putzler und der Chris geht hin. Ja! Ich habe halt ich einmal das untere Teil letztens. Ja, eben! Rein. Und alles andere hast du mitgerissen, du Wahnsinniger! Ich glaube auch, dass dieses Regal schief gestanden ist. Und ich musste wieder bezahlen, weil dich verdammtes Trampeltier, keine Haftpflichtversicherung. Also bitte, das Regal war bestimmt schief. Ja, das Regal war überhaupt nicht schief. Das war ein gutes Ikea-Regal, ja? Die fallen nicht um. Die sind Qualitätsarbeit. Ja, du kannst doch nicht einfach davon ausgehen, dass wenn du ein Regal... Du bist ein Wahnsinniger. Wieso denn? Das war halt ein kleines Missgeschick.